Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst sind wir ja, so ungefähr 10 Minuten hier unter uns im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht eine Themennacht. Das Thema heißt Blind vor Wut. Ich möchte gerne mit euch reden, wenn ihr schon mal blind vor Wut wart. Was habt ihr getan? Oder seid ihr vielleicht zurzeit blind vor Wut, weil euch jemand verletzt hat, betrogen hat, belogen hat, weil ihr vielleicht wahnsinnig eifersüchtig seid? Blind vor Wut, das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt darüber, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und der erste Anrufer heute Nacht heißt Heinz. Heinz ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Heinz. Blind vor Wut. Ja. Bist du's? Nein, nicht im Moment. Aber du warst es schon. War ich einmal in meinem Leben. Oh, erzähl. Ich habe erfahren, dass meine Frau mich betrügt. Ja, wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt 11 Jahre her. Ja, bist du mit der Frau noch zusammen? Nein. Nein. Erzähl mal, was damals vorgefallen ist. Ja, ich habe sie dann zur Rede gestellt und habe gesagt, hier, sei ehrlich, gib's zu, ich weiß, dass es so ist. Sie sagt nein. Woher wusstest du das denn? Das habe ich herausgefunden über Einzelverbindungsnachweise und über meine Tochter. Über was Verbindungs-, welche Nachweise? Telefon, wo Telefon. Sie ihren damaligen Liebhaber angerufen hat. Ah. Das waren da so um die 400 D-Mark noch im Monat. Wow. Die ja, hat, sie, wow. Hat, sie hat 400 D-Mark im Monat mit ihrem Geliebten vertelefoniert. Richtig. Wie lange lief das denn? Mit ihm, das lief ein paar Monate erst. Ja. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass er mich 15 Jahre lang betrogen hat. 15 Jahre lang? Ich war 19 Jahre mit der Frau zusammen. Boah, ist das krass. Ja. 15 Jahre von 19 Jahren, gemeinsamen Jahren betrogen. Richtig. Immer mit demselben? Nein, mit verschiedenen. Erzähl mal von dieser einen Sache, als du ihr da auf die Schliche gekommen warst. Ja, und dann bin ich Kraftfahrer, ich bin etwas zu früh nach Hause gekommen, wo sie ein Date hatte und eigentlich weg wollte, dieses aber dann gecancelt hat. In meinem Beisein, mit dem Vorwand, sie hätte jemand anders angerufen. Und dann sage ich, pass mal auf, ich weiß, dass es so ist, ich weiß, dass du mich betrügst. Nein, das ist nicht so. Na gut, da habe ich mich ein bisschen betrunken, leider. Ja, in ihrer Anwesenheit? In ihrer Anwesenheit. Und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären, sage ich, sei ehrlich, sag's mir einfach und es ist alles okay, trennen wir uns, damit hat sich das. Nein, es ist nicht so. Und da habe ich ein bisschen zu viel getrunken, da habe ich ihr ein paar Mal aufs Maul gehauen, leider. Oh. Ja, ist überhaupt nicht meine Art, weil ich bin ganz, ganz lieber eigentlich. Ja. Und dann ist es dann eskaliert, da habe ich es am Hals gepackt und zugedrückt. Wie bitte? Und dann kam meine Tochter darüber und die sagte, Papa, lass es, es hat keinen Sinn. Wie alt? Da habe ich aufgehört und da war es für mich eigentlich erledigt. Ich habe mich dann von ihr getrennt und gut. Wie alt war die Tochter da? Meine Tochter war damals 18. Also wenn die Tochter nicht reingekommen wäre, und dann war alles rum. Hätte vielleicht ein schweres Unglück passieren können. Ja, auf jeden Fall. Wie war denn das denn? Dann ist die Tochter reingekommen, die hat dich zur Besinnung gebracht. Ja, auf jeden Fall. Und dann, wie ging das dann danach weiter? Danach ist es dann kurz darauf ausgezogen. Nee, ich meine an dem gleichen Abend noch. Gleichen Abend. Ja, meine Tochter ist so jemand, der mich runterbringt, ne? Ja. Dann sagt Papa, lass es, ist gut. Und dann hat sie mich wieder auf den Teppich geholt. Und ja, aber da wart ihr ja alle in eurer Wohnung. Wie verhält man sich dann weiter? Ist denn jeder, ist dann schlafen gegangen? Oder? Aber ist nicht mehr anschließend schlafen gegangen. Ach, ins gemeinsame Schlafzimmer? Auch ins gemeinsame Schlafzimmer. Ja, das ist ja abgefahren. Ja, aber ich habe sie nicht angerührt oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur geschlafen, fertig, aus die Maus. So, und dann wacht man am nächsten Morgen auf. Ja. Du warst besoffen, konntest dich aber an alles erinnern. Ja. Und am dann? Nächsten Morgen war ich aber einigermaßen da. Ja. Und was habt ihr dann miteinander besprochen? Dass sie jetzt besser ausziehen sollte. Hat sie sich noch irgendwie geäußert? Ja, sie behauptet ja heute noch. Ich habe ja mit ihr überhaupt keinen Kontakt mehr. Ja? Na, sie behauptet ja heute noch, das wäre nie so gewesen. Und somit gingen eure 19 Jahre dann zu Ende? Ja, so gingen 19 Jahre zu Ende. Ehe? Ehe. Ehe. Ihr habt nie richtig intensiv mehr miteinander geredet danach? Nein. Woher weißt du denn, dass sie dich 15 Jahre betrogen hat? Das habe ich im Nachhinein alles erfahren. Von wem? Von Freunden zum Beispiel. Die sagen mir, ach, wusstest du das nicht? Sag ich, sei dir eigentlich doof, warum sagt ihr mir das nicht? Naja. Sag ich, bewahre Freunde, erzählen sowas, ne? Wir machen ja. Deine Frau und so, ne? Wenn das gute Freunde von dir waren, dann sehe ich das auch so. Ein guter Freund erzählt dem Freund alles, auch wenn es weh tut. Sag mal, wenn man das im Nachhinein hört, das ist ja doch ein großer Lebensabschnitt im eigenen Leben. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Das waren ja dann 15 Jahre Lüge, die du da hinter dir hast. Ja, das waren 15 Jahre Lüge. Und das wirkt sich aber heute noch aus. Inwiefern? Im Vertrauen der Partnerin gegenüber. Du bist so skeptisch und kritisch Frauen gegenüber. Also, zu sehr eigentlich. Ja. Ich weiß, dass ich das nicht sein brauche. Hast du denn wieder eine Partnerin? Ja, ich habe wieder eine Partnerin. Und da läuft alles gut? Ja. Aber bist ein gebranntes Kind? Irgendwo schon, ne? Mensch, was für eine Fügung für dich, dass deine Tochter reingekommen ist. Ja. Du hättest sie unglücklich gemacht für dein restliches Leben. Richtig. Mhm. Aber auch so dann im Nachhinein, hattest du nicht dann doch noch eine irre Wut auf deine Frau, als du das erfahren hast mit den 15 Jahren? Ja, auch. Aber es war halb so dramatisch dann, weil für mich ist diese Frau einfach nur erledigt. Ah ja, du guckst dann, hast ja nach vorne geguckt und nicht nach hinten. Ja. War denn innerhalb dieser 19 Jahre, gab es denn auch gute Zeiten? Es gab auch gute Zeiten. Mhm. Ich will diese 19 Jahre nicht alle verteufeln. Mhm. Weil, wenn ich das alles gewusst hätte, ne, also erfahren hätte, hätte ich das viel früher beendet. Ja, ja, klar, sicher. Die Tochter, von der du gerade gesprochen hast, ist das oder war das euer einziges Kind? Ja, ist das einzige. Mhm. Wie hat denn die Tochter sich dann im Nachhinein verhalten? War die mehr auf deiner Seite oder mehr auf der Mutterseite? Ja, die ist bei mir wohnen geblieben. Ach so. Also sieht deine Tochter auch die Schuld bei der Mutter? Ja, natürlich. Mhm. Und das ist bis heute so, dass die beiden keinen nahen Kontakt haben, die Tochter auch und die haben Kontakt. Ja. Da sage ich auch nichts zu. Das kann meine Tochter machen, wie sie will. Ich hab ihr auch nie irgendwas gesagt, du darfst nicht deine Mama sehen oder sowas. Nie und nimmer. Mhm. Aber wir haben uns halt getrennt und damit gut. Mhm. Aber du hast nie von ihr ein Wort der Entschuldigung gehört, oder? Nee. Tut das weh? Nö, nicht mehr. Alles abgehakt? Alles, dieses Thema ist komplett abgehakt. Wie lange hast du denn gebraucht, um dich dann wieder auf eine Frau einlassen zu können? Ein paar Monate, ja. Ein paar Monate, das geht ja noch. Hätte auch schlimmer sein können. Ja klar, hätte schlimmer sein können. Merkst du denn manchmal, dass du deiner Frau deiner jetzigen Partnerin gegenüber vielleicht ein bisschen zu penibel bist und zu... ein bisschen schon. Aber das stört nicht euer Verhältnis? Nö, eigentlich nicht. Die kennt wahrscheinlich die Geschichte auch, ne? Ja klar, kennt sie. Und dann kann sie das verstehen, wenn du dann vielleicht ein bisschen genauer mal hinhörst und, und drauf guckst. Mann, Heinz. Im Suff, ne? Durch den Suff. Klar. Wenn der Alkohol nicht gewesen wäre, dann hättest du dich auch nicht so verhalten wahrscheinlich. Nein, auf gar keinen Fall. Was hast du daraus gelernt? Was hast du daraus gelernt? Das wird mir nochmal nie passieren, wenn das nicht so ein krasses Ding gewesen wäre. Ne? Vielleicht kann man daraus lernen, dass man in solchen Konfliktsituationen dann auf keinen Fall Alkohol trinken sollte, weil man dann außer Kontrolle gerät. Das wäre eine gute Idee, ja. Ja. Ja. Heinz, ich danke für deinen Anruf. Ich danke für den Rückruf. Hoffe, dass es dir gut geht und schönen Gruß an deine Freundin. Schönen Gruß an meine Freundin. Die wollte dir eigentlich mal Hallo sagen. Ich habe Hallo schon gehört. Hallo okay, zurück. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch eine knappe Minute Zeit und dann kommt das WDR-Fernsehen dazu und währenddessen machen wir ein bisschen Musik. Fernsehvorspann läuft und gleich sind wir dann hier in großer Runde auch vereint. Und ich begrüße sehr herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Wir sind ein bisschen verspätet wegen aktueller Sendungen heute am Abend. Aber jetzt seid ihr auch da. Ich freue mich sehr. Wir haben hier bei 1Live schon angefangen. Heute Nacht Themennacht bei uns. Und das Thema heißt Blind vor Wut. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr vielleicht zurzeit sehr wütend seid, sehr zornig seid auf irgendjemanden. Vielleicht seid ihr beleidigt worden, verletzt worden, vielleicht seid ihr sehr eifersüchtig auf jemanden. Und ich würde auch gerne mit Leuten reden, die schon mal wirklich blind vor Wut waren und etwas getan haben, ja, was sie eigentlich so im klaren Kopf niemals tun würden. Was habt ihr getan und wie steht ihr heute dazu? Was denkt ihr darüber? Blind vor Wut, das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer für euch. Mailt uns domian@wdr.de. Bitte vergesst nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Wer von euch ist blind vor Wut? Wer von euch war schon mal blind vor Wut, weil ihr verletzt worden seid, belogen worden seid, betrogen worden seid, was auch immer? Ich bin verbunden und freue mich auf Ute, die ist 67. Guten Morgen, Ute. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Ute. Also ich habe Hass und Wut auf einen Arzt. Auf einen Arzt? Auf einen Arzt. Warum? Der war so unvorsichtig und hat mir eine verschmutzte Spritze gesetzt. Ah. Daraufhin bin ich ins Koma gefallen und habe sehr großes Leid erfahren. Ich habe also ein Multiorganversagen, aggressive Sepsis, Nierenversagen, Herzstillstand. Also das klingt nach akuter Lebensgefahr. Ja, die hatte ich. Die hattest du. Also Herzinfarkt, bin mit diesem Defibrillator wiederbelebt worden. Wann ist denn diese verschmutzte Spritze gesetzt worden? Das ist schon 4 Jahre her. Und wie lange warst du anschließend im Krankenhaus? 3 Monate. Wie viel? 8 Wochen in der Intensiv. Mehrere Monate? Mehrere Monate. Ja. Und bin ungefähr 24 Mal operiert worden. 24 Mal? Der Spritzenabszess, kann man sich vorstellen, war so dick wie 5 Pfund Kartoffeln in der Tüte. Was ist ein Spritzenabszess? Ein Geschwür. Ein Geschwür, da wo er die Spritze gesetzt hat? Da wo die Spritze in dem linken Hüfte, also in dem Po. Ja. Und da war also dann ein Abszess in der Größe wie so 5 Pfund Kartoffeln. 5 Pfund Kartoffeln? 30 Zentimeter groß und 7 Zentimeter tief. Also ein Riesending. Das hat man dann rausoperiert. Ich habe also eine riesengroße, breite Narbe. Mhm. Das Ende von der Narbe drückt auf die Wirbelsäule, wo ich auch schon operiert worden bin, und drückt da auf den Nerv bei jedem Schritt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe Herzstillstand gehabt, bin wiederbelebt worden. Ja. Seitdem einen Herzfehler. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie geht es dir heute, 4 Jahre später? Schlecht. Ich kann gar nichts mehr. Ich bin also Pflegefall geworden. Alles. Dreimal täglich 100 Milligramm Morphin. Hab trotzdem Schmerzen. Bin umgezogen in die Nähe meiner Kinder, damit man auch von den Kindern Hilfe hat. Ja. Pflegefall geworden heißt. Ja, Pflegefall geworden heißt, dass du dir alleine gar nicht mehr so helfen kannst? Nein, ich muss immer Hilfe haben. Ich kann auch nur mit Krücken oder mit einem Rollator laufen. Ich kann keine Treppe steigen. Ich habe durch die vielen Medikamente eine Stuhlinkontinenz. Ich kann nur noch mit Windeln rumlaufen. Also da kommen ja unglaublich viele Sachen zusammen. Ja, unser Hobby können wir nicht ausführen. Wir sind früher 4-mal in der Woche zum Tanzen gegangen, also richtig in der Tanzschule, aktiv getanzt. Wie heißt dein Mann und du? Ja. Ja. Ne? Ich kann nicht mehr schwimmen gehen. Ja. Ich kann ja nicht mit Windeln schwimmen. Alles als Folge von dieser Geschichte. Warum hat man dir eigentlich damals die Spritze gegeben? Weil ich Rückenschmerzen hatte. Wie gesagt, ich bin an der Bandscheibe operiert. Ach so, die Bandscheibenoperation war vorher? Die war schon ganz lange. Ach so. Also, ich sag mal, eine eher harmlose Geschichte. Man wollte dir eine Spritze geben, weil du Schmerzen hattest im Rücken. Ja. Und die Spritze war so verdreckt, dass du fast gestorben wärst und bis heute eine hinfällige Frau bist deshalb. Ja. Ich bin also, wo ich von dem Arzt dann nach Hause kam, da wurde mir schlecht und schwindelig und übel. Woher? Ich ins Bett gelegt, ja, und dann weiß ich eigentlich von nichts mehr. So schnell ging das? Nur noch von dem, was mein Mann erzählt hat. Dass er also Notarzt gerufen hat, tagsüber noch und in der Nacht. morgens um 5 bin ich dann mit dem Krankenwagen abgeholt worden. Also binnen Stunden hat sich das dann verbreitet? Ja, und nach 3 Tagen ist der Zustand so schlecht geworden, dass man mich mit dem Hubschrauber in eine größere Klinik gebracht hat. Mhm. Und da hat man sofort eine Notoperation gemacht. Die Nacht hätte ich nicht mehr sonst überlebt. Notoperation an der Stelle, wo gespritzt worden war? Hat man dieses Riesengeschwür rausgeholt. Das war innerhalb von ein paar Stunden gewachsen? Ja. Ja. Woher weiß man im Nachhinein, dass diese Spritze schuld ist? Das hat man festgestellt im Krankenhaus. Ja. Bist du gerichtlich gegen diesen Arzt vorgegangen? Läuft. Also erstmal haben wir es auf gutartigem Wege versucht. Mhm. Ich habe also 5 oder 6 Gutachten, die das alle mir bescheinigen, dass also der Arzt der Verursacher ist. Was sagt denn der Arzt zu dir, wenn er überhaupt was zu dir gesagt hat? Er hat ja noch niemals gefragt, wie es mir geht. Im Gegenteil, als ich dann dagegen angegangen bin, kriegte ich von seiner Versicherung ein Schreiben, ja, jeder, der sich eine Spritze geben lässt, muss damit rechnen, dass er stirbt. Mhm. Das würde man ja auch vorher unterschreiben. Und was sagt dein Anwalt zu einer solchen Argumentation? Ja, wir haben es jetzt 4 Jahre, wie gesagt, versucht, im Guten, und wir gehen jetzt vor Gericht. Also das ist eine Sache, die wahrscheinlich dich noch viele Jahre beschäftigt, also juristisch sowieso, aber körperlich umso mehr noch. Ja, und auch finanziell. Ne? Finanziell auch. Mhm. Jetzt habe ich schon 11.000 Euro reingesteckt, nur für die Gutachten und Anwaltskosten. Dieser Arzt, der das wahrscheinlich verursacht hat, hat sich nie bei dir mal gemeldet und hat dich besucht im Krankenhaus? Oder kein Anruf, kein gar nichts. Mhm. Er hat erst auch noch versucht abzustreiten, dass er mir eine Spritze gegeben hat, aber er hat sie ja bei der Krankenkasse abgerechnet. Das heißt, dein ganzes Leben ist im Prinzip zerstört. Ja, ich kann gar nichts mehr. Ich kann auf keine Feier gehen, ich kann nicht ins Theater gehen, nicht ins Kino gehen. Ich muss immer mit einer großen Tasche rumlaufen, weil da eine Ersatzwindel drin ist mit feuchten Tüchern und Infektionen und alles sowas. Und du warst vorher, abgesehen von der Bandscheibengeschichte, warst du relativ fit? Ja. Ja. Ja. Da habe ich zwar auch dann Schmerzmittel genommen, aber wir konnten alles machen. Wir konnten wandern, wir konnten ins Theater, wir konnten zu Feiern gehen und alles sowas. Ich glaube, wenn ich den Arzt sehe, ich weiß nicht, was ich mache. Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn man sich das vor Augen führt, dieser Mann hat deine Existenz, dein Leben zerstört. Ja. Wie geht man mit einer solchen Dauerwut um? Die hast du jetzt schon 4 Jahre in deinem Herzen. In psychiatrischer Behandlung. Bitte? Ich bin in psychiatrischer Behandlung. Also. Beim Psychiater. Ja. Weil du sonst gar nicht damit klarkämst. Nein. Also es wechselt ab von Depressionen bis Selbstmordgedanken und ich weiß nicht. Selbst wenn du, was ich dir von Herzen wünschen würde, eine dicke Summe Schmerzensgeld bekämst. Ja, davon geht es aber nicht weg. Nee, davon geht es nicht weg. Deine Gesundheit kriegst du nie wieder. Nein, und die Schmerzen werden auch ewig bleiben. Mhm. Wenn die Schmerzen werden, ich werde nie schmerzfrei werden. Hat man dir das erklärt, warum das so stark gewirkt hat? Da muss diese Spritze ja wahnsinnig verschmutzt gewesen sein. Weiß nicht. Gucken. Da waren irgendwie so Streptophylokokken oder sowas, was man schon mal in leichterer Form in der Klinik kriegt, ne? Da nicht alles so hundertprozentig im OP-Saal ist. Ne? Hast du nicht... Aber das ist mir noch nie passiert und ich habe über 50 Operationen. Vorher schon gehabt? Ja. Du bist ja nun jetzt auch in sehr, sehr wahrscheinlich ständig in ärztlicher Behandlung. Ja. Hast du nicht, aber die können ja nichts mehr machen. Nee, das heißt, aber... Wofür ich einen Arzt brauche, ist, dass er mir mein Morphium verschreibt. Mhm. Die Ärzte können ja nichts mehr machen. Wenn es dennoch zu irgendeiner Behandlung kommt, hast du nicht große Angst, dass nochmal irgendein Ähnliches passieren? Keine Spritzen lasse ich mir keine mehr geben. Du lässt ja keine Spritzen geben? Nee. Da habe ich viel zu große Angst vor. Es gibt auch keinen Arzt deines Vertrauens, wo du sagen würdest, der dürfte das? Nein. Du musst jeden Tag Morphium nehmen? Ja. Weil du sonst die Schmerzen nicht aushältst? 3-mal täglich eine 100er Morphin. Also, ist schon schlimm. Das ist wirklich sehr schlimm. Das finde ich auch. Die Schmerzen, die ich nachts im Bett habe, ich kann mich auf die Seite nicht legen. Ich muss also immer ganz stur auf dem Rücken liegen. Ich kann mich nicht auf die Seite drehen. Ich habe die Probleme, aus dem Bett muss mein Mann mir helfen. Mhm. Ich muss immer nur mit Stöcke laufen. Und Treppen kann ich auch nicht steigen. Deswegen auch der Umzug, ne, zu der Nähe der Kinder und so eine Wohnung auf Parterre haben. Wie geht denn dein Mann damit um, mit dieser Belastung? Der ist sehr liebevoll, der packt mich in Watte. Ja, also da hast du eine Stütze auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da fragt man sich ja, ob dieser Arzt, der das verursacht hat, ob der in stillen Stunden mal daran denkt und an dich denkt? Kann mir nicht vorstellen. Er weiß ja, wo ich wohne. Ich meine, er hätte ja wenigstens damals, wo es so schwer im Krankenhaus war, hat ja gewusst, wo mein Mann war. Mhm. Der ist 3 Monate an dem Urlaubsort geblieben und jeden Tag gefahren zum Krankenhaus. Mhm. Ne? Er konnte nicht nach Hause fahren, das wäre zu weit weg gewesen. Gibt es denn, was so die Gesundheit anbelangt, gibt es die Hoffnung, dass es sich zumindest so auf dem Niveau hält, wie es jetzt ist? Ich hoffe es. Bitte? Ich hoffe es. Ja. Ne? Dann würde ich. Man weiß doch, wenn man mit Schmerzmitteln anfängt. Ja, ja, natürlich. Ja, bei irgendeiner Zeit, dann stumpft die Wirkung ja, ab. Ja, ja, man muss dann immer mehr haben. Und aber irgendwann ist es ja vorbei. Nebenwirkungen, ist klar, ja. Dann wird einem schwindelig, dann weiß ich, die Horrorträume, die Panikträume. Ja, ja. Manches Mal, dann habe ich so Panikträume, dass mein armer Mann darunter leidet. Und dann kriegt er von mir nämlich eine gedonnert. Mhm. Ja. Weil ja. ich dann im Traum mich irgendwie wehre. Ja, ja, ja, verstehe. Der weiß gar nicht, was er mir angetan hat. Ute, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich glaube, alle Leute, die uns jetzt zuhören, dass du einen wahnsinnigen Zorn auf diesen Arzt hast. Ja, habe ich auch. Das waren ja nur ein paar Sekunden, die da passiert sind und deine ganzen Jahre sind dadurch beschädigt, die ja. danach kamen. Ich wünsche dir zum einen, dass das Niveau bleibt, dass es nicht schlimmer wird. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, ich und ich wünsche dir natürlich, dass du juristisch auch Recht bekommst und zumindest eine Abfindung kriegst, ein Schmerzensgeld bekommst. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Wobei, ja. bezahlen kann man sowas. Nein, kann man nicht, aber zumindest aber das. Mir steht schon wenigstens etwas zu nett, dass man sich auch mal was erlauben kann. Genau, genau. Finde ich auch. Ein bisschen mehr hier in der Wohnung machen kann, die dann noch behindertenfreundlicher ist. Genau, ganz genau. Badezimmer vielleicht noch behindertenfreundlich umbauen oder. Ja. Also, das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, liebe Ute. Und ja, grüße sehr herzlich deinen Mann von mir. Ja, mache ich. Wir zwei gucken ja jede Nacht. Ah ja, ihr beiden. Ich auch nicht schlafen kann. Ne? Verstehe, ja, verstehe. Jede Nacht. Ja. Alles Gute, alles Liebe euch. Ja, danke. Tschüss, Ute, ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unser Thema heute Nacht. Und das Thema heißt blind vor Wut. Und ich frage euch, seid ihr, vielleicht so wie die Ute, zurzeit blind vor Wut, weil euch irgendjemand etwas Schlimmes angetan hat? Oder wart ihr in eurem Leben schon mal blind vor Wut und habt vielleicht auch etwas gemacht, was ihr im Nachhinein bereut? Oder vielleicht habt ihr was gemacht, von dem ihr sagt, egal, das musste getan werden, ich bin damals geplatzt vor Zorn und das war alles folgerichtig. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Uwe. Uwe ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Uwe. Bist Hallo. Du blind vor Wut? Ja, und zwar meine Frau ist vor 2 Wochen abgehauen und hat mich sitzen lassen mit meinem Sohn. Der Sohn ist auch weg? Nein, der ist bei mir. Achso, der ist bei dir? Ja, der wollte nicht mehr zu seiner Mutter. Wie alt ist der Sohn? 10. 10? Ja. Ja. Und wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? 18 Jahre. Ja, jetzt erzähl mal, warum ist sie abgehauen? Sie hat einen anderen. Von heute auf morgen? Oder lag das schon so in der Luft? Weiß ich nicht. Ich habe das nicht gemerkt. Aber ich bin vom LKW-Fahrer und nachts immer weg. Ach so. Mhm. Und wie war das? Beschreib mal, wie das war vor 2 Wochen. Ja, ich bin morgen zu Hause gekommen und dann bin ich ins Bett gegangen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir fahren ja einkaufen. Mhm. Und bin ich aufgestanden und dann lagen da 2 Zettel, dass sie mich nicht mehr liebt und das ausgezogen ist. Und ein Zettel bei meinem Sohn, dass er nicht böse sein soll, dass sie gegangen ist. Weil sie schon mal vor einem halben Jahr hat sie das schon mal gemacht. Ach, die hat es schon mal gemacht? Ja, ja. Da hat sie eine eigene Wohnung genommen und dann sind wir dann ab und zu mal wieder hin, weil mein Sohn nicht alleine dahin wollte und dann hatten wir uns wieder vertragen. Mhm. Und jetzt hat man uns dann wieder eine größere Wohnung genommen. Ja, jetzt hat sie es wieder gemacht. Weißt du denn, wo die im Moment ist? Ich nehme mal an, bei ihrem Freund. Nein. Weißt du aber nicht genau. Also diesmal hat sie sich keine eigene Wohnung genommen. Nee, aber sie wollte jetzt wieder, weil sie spricht kaum mit mir, redet nicht darüber. Und habt ihr denn, also ihr habt noch mal ein bisschen Kontakt gehabt seitdem? Ja, aber nur mit Schreiereien und Streitereien. Bringt alles nichts. Kommt sie da nach Hause und holt ihre Sachen oder wie? Nee, ist alles noch da. Alles noch da. Und wann, in welchem, wie trefft ihr euch? Wo trefft ihr euch? Ja, sie arbeitet dann auf einer Tankstelle, da bin ich da schon mal hin, aber ich fahre da gar nicht mehr hin, weil sie nur rumschreit und meine Schuld, weil sie meint, ich würde den Kleinen erpressen, weil er bei mir bleiben will, darum. Mhm. Aber als, ich meine, das ist ja das Härteste überhaupt, wenn man schläft und lässt den anderen schlafen und legt einen Zettel hin, ich bin weg. Das ist ja das Krasseste und Bescheuertste, was man überhaupt machen kann. Ja. Hat sie dir denn begründet, warum sie mit dir nicht mehr zusammen sein will? Nee. Und mit dem, dass dein anderer Kerl ist, die Vermutung hast du nur? Ja, das weiß ich von jemandem. Ach so. Du weißt also auch gar nicht, seit wann sie keine Gefühle mehr für dich hat? Wie nee. Gar nichts? Nee. Aber wenn sie das schon mal gemacht hat? Ja, da ist sie wiedergekommen und hat gesagt, sie liebt mich wieder. Wie lange liegt das andere Mal zurück? Vorgestern Ostern war das so. Ach so. Hm. Aber dann war doch schon irgendwas schief in der Ehe, wenn eine Frau sowas macht. Ja, gut, wir waren 18 Jahre verheiratet und gab immer mal ein Hoch und Tief, aber normal war die Ehe an sich für mich gut. Für dich war das okay. Ja. Warst du die ganzen Jahre LKW-Fahrer? Ja. Das heißt, das ist natürlich auch immer eine große Belastung für die Ehen, wenn die Jungs immer auf der Straße sind. Ja, gut, ich war aber meistens auch nur im Nahverkehr. Jetzt bin ich nur immer nachts unterwegs. Ach so, du hattest früher deinen normalen Rhythmus und warst dann abends auch zu Hause. Ja, klar. Was empfindest du im Moment für die Frau? Hass. Wut, Hass. Ja, weil sie mich alleine sitzen lässt und geht nicht ans Telefon, weil ich war schon mal beim Jugendamt und hat dann mit denen gesprochen und so. Da musste der Kleine hin, da war er natürlich auch wütend, dass er dahin musste und so. Wie geht denn das, wenn du bist berufstätig und der Kleine ist erst 10? Wie soll das funktionieren, wenn er bei dir wohnt? Ja, der ist jetzt, also ich muss nur abends um 9:30 fahre ich von zu Hause weg, dann geht er ins Bett und morgens wird telefonieren wollen, wenn er aufsteht. Mhm. Und dann geht er in die Schule, mittags bin ich dann da, schlafe ich 2 Stunden, mache ich Essen. Ach so. Und dann lege ich mich wieder ein bisschen hin. Also ein hartes Leben. Ja. Darum weiß ich gar nicht, wie ich damit so richtig fertig wäre im Moment. Was sagt denn der Sohn zu der ganzen Sache? Ja, der sagt nicht viel. Er will bei mir bleiben und... Hat er gesagt, warum er bei dir bleiben möchte? Nee, so direkt nicht. Offensichtlich scheinst du ja dann den besseren Draht zu ihm zu haben und eher zu dir als zu der Mutter. Ja, das schon. Gab es denn so in den letzten... Sagen wir mal so in den letzten 2-3 Jahren, gab es da doch schon mal, du sagst zwar, es war so alles in Ordnung, aber gab es da vielleicht doch schon mal Streitereien oder Spannungen zwischen dir und der Frau? Normale, wenn es mal um Geld geht oder was weiß ich, so Meinungsverschiedenheiten, aber sonst war die Ehe an sich ganz okay. Mhm. Sex, wie lief das im Bett? Gut. Immer noch alles? Ja. Meinst du? Also für mich auf jeden Fall. Für dich, ja, ist mir die Frage, ne? Ja. Für sie auch? Kannst du das einschätzen? Ja, so nach meinen Gefühlen ja. Ja, aber offensichtlich ist vieles bei ihr ganz anders gelaufen, was du gar nicht gemerkt hast. Ne? Mhm. Ja. So, wenn die dieses Spielchen schon mal gemacht hat, stell dir mal vor, die kommt jetzt nach ein paar Wochen zurück. Was machst du dann? Ja, ich liebe sie immer noch. Das ist mein Problem, weil ich denke den ganzen Tag, wenn ich hier LKW fahre, ich bin nur daran am Denken. Also ich würde sie wieder zurücknehmen, weil ich normalerweise meine Tochter oder so, ich habe ja noch andere Kinder, die älter sind, haben gesagt, ich soll es nicht mehr machen. Mhm. Die Eltern, die Kinder sind älter und die kennen die Verhältnisse und die sagen nein. Ja. Warum? Ja, weil die auch Hass auf ihre Mutter haben, weil sie uns also sitzen gelassen hat jetzt mit schon wieder. Also das ist aber dann die Stiefmutter, ne, von deinen älteren Kindern? Nee, das sind alles... Ach so, Das sind alles die Kinder von meiner Frau. Wie viele sind es insgesamt? 6 Stück. 6 Kinder? Ja. Ach, und der 10-Jährige ist der Kleinste, der ist zu Hause? Der ist der Kleinste, ja. Ah, jetzt verstehe ich. Und die anderen sind alle aus dem Haus? Die anderen sind alle aus dem Haus, Und die anderen sagen alle, Papa, lass es sein? Ja. Würde mir zu denken geben an deiner Stelle. Ja, ich weiß, aber wo die Liebe hinführt. Ne? Ja, komm mal auf. Du bist nicht gerade frisch verliebt, da sind 18 Jahre hinter dir. Wenn 5 Kinder, erwachsene Kinder sagen, die Verhältnisse ganz genau kennen, wenn die sagen, Papa, lass die Finger von ihr. Naja, meine Tochter vor allen Dingen, die sagt das immer. Also, dann hat deine Frau ja auch schon eine stolze Lebensleistung hingelegt, 6 Kinder großgezogen, der Mann war viel auf der Straße. Dann wart ihr in eurer Beziehung ja nun auch sehr belastet, wenn man es mal so sehen will. Ja, klar. Richtig. Ihr hattet da ja gar nicht viel Zeit für euch. Das stimmt. Ne? Du warst beschäftigt, sie war beschäftigt mit den Kindern. Wie alt ist denn deine Frau? Die ist 44. 44? Hm? 6 Kinder, Mann und Mann. Ja, jetzt muss man sich ja überlegen, oder du musst dir ja überlegen, wie es jetzt weitergeht. Was willst du machen? Ich weiß es noch nicht. Das ist schwer, weil sie will unbedingt, dass der zu ihm kommt, und sie will das nicht. Sie will unbedingt, dass der Junge zu ihr kommt? Ja, ja, ja. Gut, wenn er das nicht will, dann musst du für ihn kämpfen, dass er bei dir bleibt. Aber das ist die eine Thematik. Wie willst du dich ihr gegenüber verhalten demnächst? Ja, weiß ich noch nicht. Im Moment haben wir also nur Streitereien. Spricht sie von Scheidung? Nee, da haben wir noch nicht. Das nicht? Nee. Also, das scheint ja sehr verfahren zu sein. Es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich auch für dich, wenn ihr mal ein vernünftiges Gespräch miteinander führen könntet. Im Moment ist das nicht drin. Das ist nicht drin. Ich versuche zwar, aber sie will nicht. So, dann würde ich mich an deiner Stelle einfach mal ein bisschen zurückhalten. Ja, ja, mache ich ja. Kämpf für den Jungen. Wenn der Junge bei dir sein will, dann soll er auch bei dir sein. Ja, klar. Und mehr kannst du gar nicht machen im Moment. Nee, das ist nur schwer. Das ist sehr schwer, aber, ja. Aber immerhin, du hast viele Kinder, die dir zur Seite stehen. Das ist ja auch schon mal ein schönes Gefühl. Mhm. Ist denn dein Verhältnis zu den anderen Kindern eigentlich zu allen anderen gut? Ja, klar, das ist gut. Das ist doch super. Sie hat ja zu den anderen gar keinen Kontakt im Moment. Ja, da stimmt doch mit ihr was nicht, Mensch. Ja, ich weiß es nicht. Da stimmt doch was nicht. Wenn die Mutter, die 6 Kinder hat, mit keinem Kind Kontakt hat, was ist denn mit der los? Hat die Kinder schlecht behandelt früher? Nein, nein, ganz gut. Aber irgendwas ist da im Argen. Nein, ja. Also, Uwe, ich würde an deiner Stelle erstmal mich zurückhalten, du kannst nichts unternehmen. Mhm. Und sieh zu, dass der 10-jährige Junge bei dir bleibt, und dann muss man weitergucken, wie es sich weiterentwickelt. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir trotzdem. Ja, alles klar. Kann ich dann mit so einem Psychologen sprechen? Geht ja, sehr gerne, wenn du es möchtest. Dann leg auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar, danke. Okay, tschüss. So, das war der Uwe. Blind vor Wut. Jetzt haben wir nochmal einen Uwe. Der ist auch 49. Domian, der heißt auch Uwe. Ja, und der ist auch 49, ne? Ja. Ja, super. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ich höre dich nicht gut. Ach so. Ja, ich bin eigentlich ganz nah am Telefon. Ja, jetzt wird es auch schon ein bisschen besser. Ja. So, Uwe 2. Uwe 2. Ja. Auch blind vor Wut. Auch blind vor Wut. Also ich war blind vor Wut. Erzähl. Ja, das habe ich dir doch eben gesagt. Ich wollte den neuen Freund meiner Verlobten einfach auf der Toilette erschießen. Du hast mir noch gar nichts gesagt. Hallo, wir haben doch eben zweimal, oder wir sind jetzt am zweiten Mal telefonieren. Natürlich habe ich nein, dir nein. das gesagt. Nein, nein, du hast mir noch nichts erzählt. Du hast mit meinen Kollegen gesprochen. Ach so, dann habe ich mit deinem Kollegen gesprochen. Du bist jetzt das kann natürlich sein. Genau, du bist jetzt mit mir und wir sind in der Sendung. Ach so. Ja. Moment. Ja. Dann mache ich mal eben... Nee, mach das mal nicht an, dann ist es kompliziert wegen dem Ton. Also mach den Ton gut. Am besten mal ganz weg. Also, ich war 95 im Gefängnis. Ja. Ich war verlobt. Ja. Und 6 Monate vor meiner Entlassung, ich war im Hafturlaub, habe ich eine fremde Jacke in meiner Wohnung gefunden. Und da war auch der Personalausweis in dieser Jacke. Und das war ein alter Schulfreund von mir. Und... ja, dann bin ich dahin gefahren, im Hafturlaub, Sonntagmorgens um 6, hab dem die Wohnungstür eingetreten, hatte eine 9mm Waffe mit und wollte den Typ ganz einfach nur erschießen. Das war mir scheißegal. Weil der fremd ging? Weil meine Freundin fremd ging. Weil deine Freundin fremd, genau. Ja. Meine Verlobte. Deine Verlobte. Ich hab die Wohnung durchsucht. Ja, weil er war nicht da. Und der Typ saß auf Toilette. Ja. Und war aber nicht mehr der Typ, also der Freund oder Bekannte. Die hatten die Wohnung. Naja, er wohnte nicht mehr da. Ach so, es war ein fremder Mann. Ich bin in der Toilette rein, Tür aufgetreten, hab dem die Knarre an den Kopf gehalten und wollte abdrücken. Ach du lieber Himmel. Und das war ein wildfremder Mann? Ja. Und du hast du nicht den sofort gesehen und nicht kapiert, dass der das nicht ist? Doch, ich habe es dann im letzten Moment kapiert. Aber die Situation war natürlich für den armen Mann, der da auf dem Klo saß. Der saß sowieso auf Toilette, also in der Hose braucht er sich nicht mehr scheißen. Ja, das ist nicht lustig, aber es ist irgendwie doch eine komische Situation. Lustig, natürlich nicht. Und aber hätte der Typ da gesessen, ich hätte abgedrückt. Mein Gott. Und dann, wie ging das dann weiter? Du hast erkannt, es ist der Falsche. Und dann? Habe ich gesagt, oh sorry, und bin wieder gegangen. Da hat der wirklich gedacht, bin ich jetzt? Ja. Träume ich? Ich hätte denn echt, egal, wenn ich das nicht im letzten Moment erkannt hätte, ich hätte abgedrückt. Das ist scheißegal, da ich gerade im Knast war, da ich gerade Hafturlaub war. So, jetzt warst du ja in der Wut. Du hättest fast einen Menschen umgebracht. Ja. Da gehst du raus aus dieser Wohnung, wo der Falsche drin war. Ja. War da nicht dein Bestreben, den Richtigen zu finden? Doch. Und? Ja, ich habe ihn dann nicht mehr gefunden. Ich musste ja auch wieder zurück. Es war Sonntagmorgens und Sonntagnachmittag war mein Hafturlaub vorbei. Bin ich wieder friedlich zurückgefahren. Ich bin ja friedliebender Mensch. Außer, dass ich Leute auf Toilette erschießen will. Mein Gott, mein Gott. Ich hätte ihn umgelegt. Ich hätte abgedrückt. Ich hatte einen 9mm Walter in der Hand. Das habe ich gerade gar nicht richtig kapiert. Wo hast du denn diese Waffe hergehabt? Der Freund von meiner Schwester damals. Mhm. Der war bei den Feldjägern. Mhm. In Schleswig-Holstein. Okay, also. Mehr an Ort möchte ich nicht nennen. Naja, über diesen Weg hast du die Waffe in die Hand gekriegt. Ja, und da sind halt ein paar Waffen verschwunden. Weswegen hast du eigentlich damals im Knast gesessen? Bitte? Weswegen hast du eigentlich damals im Knast gesessen? Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen, Widerstand gegen die gegen die Staatsgewalt. Also warst du schon ein harter Hund, so von der Veranlagung her? Ja. Wie ist denn die Geschichte dann mit dieser Eifersuchtsgeschichte dann ausgegangen und weitergegangen? Ja, wie ist das ausgegangen? Ja gut, ich wurde dann 6 Monate später entlassen aus dem Gefängnis. Ja. Und wir hatten dann, sie hatte sich eine neue Wohnung gesucht, ich hatte meine eigene Wohnung noch und... ja, irgendwie hat sich das dann verlaufen. Aber hast du sie denn nicht irgendwann darauf angesprochen, dass sie fremd geht, dass ein anderer ist? Doch, klar. Und was hat's? Wir haben uns auch ein paar Jahre danach immer mal hier auf dem Doppelfest in Solingen getroffen. Mhm. Aber darüber reden tun wir eigentlich nicht. Also die Sache ist dann so versandet, die Geschichte? Ja, die ist dann versandet. Versickert. Ja. Heute habe ich auch keinen Hass mehr, aber damals, ich war in der Lage, ich hätte ihn umgebracht. Ich hätte dem ja schon die Knarre im Kopf gehalten. Ich hätte einfach nur abgedrückt, wenn der Richtige da auf Toilette gesessen hätte. Ich hätte einfach nur abgedrückt. Mhm. So viel Wut hatte ich im Bauch. Findest du das aus deiner von heute aus gesehen auch schrecklich? Ja. Ja, das musst du wohl, ich will jetzt gar keinen Zögern in der Stimme hören. Das ist auch wohl klar, dass das schrecklich ist. Mein Gott. Auch aber wenn ich hätte es getan. Obwohl ich im Knast war. Also ich war ja im Urlaub, aber ich bin ja eigentlich trotzdem im Knast gewesen. Ich hätte es gemacht. Das war 95, ne, sagst du? 95, ja. Bist du denn seitdem noch mehr im Knast gewesen? Nein. Nee. Alles sauber jetzt? Alles sauber. Was machst du beruflich? Ich bin eigentlich in einem Internetcafé bei der VHS in Solingen. Ah ja. Also hast du deine Beschäftigung. Ich habe ein polizeiliches Führungszeugnis vor 14 Tagen bekommen, da brauchte ich wegen meinem Führerschein. Mhm. Kein Eintrag, nichts. Also, ich bin geläutert. Ja genau, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du hast früher, als du jung warst, sehr viel Scheiße gebaut. Ja. Und hast aber jetzt irgendwie so die richtige Richtung eingeschlagen. Ja, jetzt bin ich absolut, ich würde nicht mal schwarz mit dem Bus fahren. Wie erklärst du dir das, dass du die Richtung gewechselt hast? Ich weiß es nicht, da kam irgendwie so ein Kick in den Kopf und... Du hast gelernt. Dann war nichts mehr. Mhm. Sag mal, da hat dieser Mann, also da waren mehrere Schutzengel gleichzeitig in Aktion damals. Ja. Ein Schutzengel für dich, dass du dir dein Leben nicht endgültig ruiniert hast. Ein Schutzengel für diesen Fremden, dass du nicht abgeschossen hast. Und ein Schutzengel für den anderen, dass der nicht da war. Ja. Ne? Also da war eine Riesenaktion zugange. Ja, da war ein ganz großer Schutzengel an diesem Sonntagmorgen. Das war um 6 Uhr. Mann. Weißt du, wenn man so einen Generalschlüssel hat, ich weiß nicht, kennst du Dockers? Nee. das sind so Kammstiefel. Nicht Kammstiefel, aber das sind so... Ach so, ja. Also, ja. Ne? Ich weiß. Schuhgröße 43, da trittst du vor so eine Tür, dann geht die auf, da hast du einen Generalschlüssel. Verstehe. Wenn es nicht die stabilste Tür ist. Ja, und dann war die Tür halt auf und dann... Du bist für dich so sicher, dass du heute niemals mehr so ausrasten würdest? Ja. Egal, was passiert? Ja. Hast du eine Freundin? Ich bin wieder verlobt, ja. Ja. Und stell dir mal vor, da würde sowas passieren. Die würde fremdgehen. Was dann? Bei dieser Verlobten, die ich habe, lege ich meine Hand, meinen Kopf für ein Feuer, Entschuldigung, wenn ich das sage, meine Eier. Die Frau ist sowas von ehrlich. Nein, nie nicht. Okay, dann... In diese Bedrohung würde ich nicht mehr kommen. Ja, dann beglückwünsche... Zumindest nicht mit dieser Verlobten. Ja. Da muss ich ein Kompliment machen. Also ich beglückwünsche dich, dass du eine tolle Frau hast. Und ich beglückwünsche dich, dass du auf dem ordentlichen Weg wieder bist. Ja. Das schaffen nicht alle Leute, das weißt du nur zu gut. Ich weiß. Ja. Schaffen nicht alle. Uwe, sind wir alle zusammen froh, dass das damals so ausgegangen ist? Ja. Und ich wünsche einfach dir und deiner Liebsten alles Gute für die Zukunft. Danke dir auch. Aber ich denke, mit Domian kann ich jetzt nicht mehr reden darüber. Hör mal, mein Lieber, ich bin Domian. Moment. Ich war die ganze Zeit Domian. Weißt du, das ist hier so. Wenn man hier anruft, sind da erst Kollegen am Telefon. Mit denen spricht man zuerst. Moment. Ich war es die ganze Zeit, ja. Moment mal. Ja, hallo, hier bin ich. Jetzt kriegt das gar nicht mehr richtig geregelt, der arme Uwe. Domian, jetzt hast du... Ich habe gedacht, ich spreche die ganze Zeit mit einem Kollegen. Nein. Jetzt hast du die ganze Zeit mit mir gesprochen. Aber du hast wunderbar erzählt. Insofern ist doch alles, in Butter. Du glaubst es gar nicht, ne? Uwe, jetzt machen wir Schluss. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und für dich und deine Freundin. Alles Gute. Ihm hat es die Sprache verschlagen. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Alles Gute, Uwe. Das ist ja sehr lustig. Also, da sind natürlich immer Leute im Hintergrund, die Anrufer entgegennehmen. Und dann spricht auch nochmal mein Regisseur, spricht auch nochmal mit euch, bevor er hier auf den Sender kommt. Ich weiß vorher nichts, gar nichts von euch. Deswegen müsst ihr dann manchmal auch ein oder zweimal euer Anliegen erzählen. Das ist halt so. Anders geht's nicht. Blind vor Wut heißt unser Thema und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr blind vor Wut seid vielleicht im Moment, weil ihr sehr zornig seid und so einen Hals habt auf irgendjemanden, weil ihr gekränkt worden seid, verletzt worden seid, gedemütigt worden seid vielleicht. Oder ich würde auch gerne mit Leuten reden, die mal blind vor Wut waren, so wie das der Uwe gerade erzählt hat und ihr krasse Sachen vielleicht gemacht habt damals. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Bernd. Bernd ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernd. Ja, wie sieht's bei dir aus mit der Wut? Bei mir geht es darum, ich bin als Kind missbraucht worden. Ja. Vom 12. bis zum 16. Lebensjahr von jemandem, der bei mir im Haus gewohnt hat. Und das hat mein Leben so verändert, dass ich heute weiß, wenn dieser Missbrauch nicht stattgefunden hätte, hätte ich vielleicht eine andere Laufbahn eingeschlagen. Welche andere Laufbahn? Ich wäre nicht kriminell geworden. Ich würde heute, ich bin jetzt 48 Jahre alt, heute nicht mit dir telefonieren. Ich würde heute ein normales Sexualleben fortführen. Und ich würde wahrscheinlich auch keine Antidepressiva nehmen. Ja, bist du immer noch kriminell? Nein. Das ist vorbei? Das ganze Gegenteil. Was hast du gemacht früher? Ich habe damals vom 17. bis zum 20. Lebensjahr immer Schlägereien gehabt. Ich habe einfach Leute auf der Straße zusammengeschlagen, einfach um meine Aggressionen loszukriegen. Das hat sich dann aber, diese Sache hat sich dann erledigt, als du ein bisschen älter wurdest? Ja gut, ich war dann mit 19 wohnsitzlos. Ich bin in den Alkohol reingerutscht mit 14. Ich habe dann eine Therapie gemacht, als ich 21 war. Habe dann auch insgesamt 4 Suizidversuche hinter mir. Bin jetzt natürlich am 17.05. 25 Jahre clean, trocken. Ja. Da bin ich ganz stolz darauf. Nur diese Geschichte, die ist wie ein roter Faden. Das glaube ich. Das glaube ich. Lass mich, bevor ich auf die Geschichte zurückkomme, auf den Vorfall, dich noch fragen. Du hast gerade eine Andeutung gemacht. Ich hätte, wenn das nicht passiert wäre, auch ein anderes Sexleben. Wie sieht denn dein Sexleben aus? Also es ist bei mir so, dass ich sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten habe, mich auf meine Partnerin zu konzentrieren. Ich lasse mich leicht von anderen Sachen ablenken. Da braucht bloß ein Auto draußen vorbeifahren. Mhm. Und schon bin ich mit dem Kopf ganz irgendwo anders. Verstehe. Und es braucht irgendwo jemand im Flur draußen die Treppen hochlaufen. Ich höre das oder es geht die Tür zu und ich bin abgelenkt. Das ist damals passiert. Im Alter zwischen 12 und 16. 12 und 16, ja. Das ist ja nun eine furchtbar lange Zeit. Mhm. Das war jemand, der ein Fremder, der bei euch im Haus wohnte. Ja. Ein Mann. Ein Mann, ja. Wie alt war der Mann? Der war, über 6 Jahre älter wie ich. Über 6 Jahre älter, also gar nicht so sehr viel älter, also ein junger Mann. Ja, also er war 18 und ich war 12. Mhm. Und er hat bei den Eltern noch unten gewohnt. Wie oft ist das damals passiert? Du, ich habe das so lange verdrängt gehabt, bis auf 2005, wo ich eine Psychotherapie gemacht habe, weil ich dann nicht mehr schlafen konnte. Ich habe gemerkt, immer auch durch meinen Alkoholmissbrauch, ich habe Therapie gemacht und mein Therapeut hat immer zu mir gesagt gehabt, du, bei dir ist noch irgendetwas im Argen, da ist noch was drin, das wird eines Tages wieder hochkommen. Mhm. Ich habe gedacht, ja gut, solange ich trocken bleibe und mein Leben wieder versuche, in den Griff zu bekommen, wird er schon gehen. Er hat leider recht behalten, wie gesagt, im Alter von 43, meiner damaligen Lebenspartnerin ist es wie in der Nacht, ich bin schweißgebadet aufgewacht und ich habe genau gewusst, was passiert ist. Kannst du dich erinnern, wie oft das passiert ist damals? Also ich habe das nur so sporadisch vor Augen. Es also mindestens zweimal die Woche. Mindestens zweimal die Woche. Ja. War es eine Vergewaltigung? Wie soll ich sagen? Also heute fühle ich mich vergewaltigt. Mhm. Heute. Ich habe damals, wie gesagt, er hat eine Eisenbahn gehabt und eine Orgel. Ich habe gerne Musik gemacht. Und meine Mutter ist Alkoholikerin, mein Vater ist ein Arsch. Das sage ich heute noch. Mhm. Und es ist so gewesen, dass ich nicht zu Hause gehabt habe. Mhm. Damit hat er dich gelockt. Ja. Ja. Es waren massive sexuelle Vorgänge, die passiert sind. Ja, er hat dich befriedigt bei mir und ich musste ihn befriedigen. Oral und bis er halt fertig war. Er hat auch mal 5 Mark gegeben damals, als ich ins Kino gehen konnte und. Hat er dir gedroht, dass du nichts sagen darfst? Nee, er brauchte mir eigentlich gar nicht drohen, weil ich war damals so wenig selbstbewusst und habe über das Thema nie geredet. Ich habe es da sogar geschafft, über 30 Jahre lang weg zu verdrängen. Verstehe. Und dein Elternhaus war ja auch so kaputt, wie du es gerade gesagt hast, dass die das auch nicht gemerkt haben, dass du verstört warst oder so. Meine Mutter ist ausgezogen, als sie 16 war. Hm. Ich bin ausgezogen, als ich dann 16,5 war. Bin zu meiner Oma gezogen. Wie kam es, dass die Sache dann ein Ende fand, als du 16 warst? Ja, ich habe immer mehr getrunken. Bitte? Und ich habe immer mehr getrunken. Ich habe mit 14 angefangen zu trinken. Ja. Ich habe immer mehr getrunken und ich habe dann auch gemerkt, es stimmt irgendetwas nicht. Und ich bin auch immer aggressiver geworden. Hast du denn dann mit 16 gesagt, ich will nicht mehr? Oder ist der einfach weggezogen? Oder wollte der nicht mehr? Ich bin ausgezogen. Du bist ausgezogen? Ich bin zu meiner Oma gezogen, mit 16,5. Dieser Typ ist natürlich nie angezeigt worden? Ich habe durch gewisse Kreise nach 30 Jahren, nachdem das große Erwachen bei mir kam, habe ich dann durch gewisse Beziehungen habe ich herausbekommen, wo er ist. Mhm. Habe ihn natürlich auch angezeigt. Mhm. Doch diese Sache ist leider verjährt. Mhm. Und das große Problem, und ich habe mir jetzt auch überlegt, ich habe mich schon öfters überlegt, bei dir mal anzurufen. Ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt sage ich einfach, ich weiß, dass er in einer großen Stadt als Chorleiter ist. Mhm. Ja, also wir wollen jetzt keine Namen nennen, ne? Nein, ich sage keine Namen. Das geht nicht, das untersage nein, ich. Nein, das mache ich nicht. Mhm. Das mache ich nicht. Ja. Das mache ich nicht. Du glaubst, dass dieser Mann heute noch auf Kinder steht? Ja, durch diese Kreise habe ich auch erfahren, dass Ermittlungen gelaufen sind in dieser Richtung. Ah ja. Mhm. So, jetzt hast du hast es gerade gesagt, 30 Jahre geschwiegen. Ja. 30 Jahre geschwiegen. Ja. Als du dann angefangen hast zu sprechen, die Anfänge hast du ja gerade beschrieben. Ja. Wie war das für dich, als du dir diese Sache dann deutlicher vor Augen geführt hast, als du dich erinnert hast auch an die Sachen. Ich habe ja gerade schon gemerkt, dass es für dich schwer ist, dich zu erinnern und in die Zeit zurückzugehen. Also das ist alles zusammengebrochen, was ich bis jetzt mehr aufgebaut hatte, innerlich. Hm. Ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich nehme jetzt Antidepressiva. Hm. Seit ungefähr ja, 2 Monaten mhm. bin ich arbeitsfähig. Denke auch mit einem klaren Kopf. Ich habe vor die Antidepressiva genommen habe, war bei mir das Gefühl und Kopf so durcheinander, so ein Matsch, mhm. dass ich nur noch einen Gedanken hatte, das alles zu beenden. Also habe auch gemerkt. Man kann sagen, dass dieser Mann deine Seele schwerst verletzt hat damals. Ja, wenn er vor mir stehen würde und ich hätte eine Waffe in der Hand, würde ich ihn abknallen. Das heißt, die Wut und der Zorn ist heute immer noch genauso stark? Ja, ich würde ihn aber erstmal quälen. Ja. Hm. Du warst dann in einer Therapie, hast du gerade gesagt? Ja. Wie lange? 2 Monate. Das ist zu wenig. Bitte? Vollzeit? Zu wenig. Vollzeit, ja. Dennoch ist es ein bisschen wenig, oder? Im Nachhinein ja. Das heißt, du hast es ja noch nicht so, ja, so geschafft zu verarbeiten, dass du zumindest damit leben kannst. So weit ist es ja, ja. noch nicht. Es belastet dich ja nach wie vor sehr. Ja, es sind einfach Angstzustände, genau. wo ich bekomme. Und du bist voller Zorn auf diesen Mann, was natürlich verständlich ist, aber letztendlich dieser Zorn sich auch gegen dich richtet. Am besten, es wäre ideal, wenn irgendwann ein Zustand erreicht würde, dass dir dieser Mann fast egal ist. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man sowas Schlimmes hat erleiden müssen. Das ist mein Ziel, dass ich wieder mit mir selber klarkomme. Genau, ganz genau. Hast du denn überlegt, dass du vielleicht nochmal in eine Therapie gehst, vielleicht auch in eine längere Therapie? Ich bin gerade dabei, psychologische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Habe schon zwei Termine gehabt, den dritten habe ich erst nächste Woche wieder. Weil es ist leider schwer heutzutage, irgendwo Termin zu bekommen, irgendwo und auch schnell irgendwo runterzukommen. Ja. Der Arzt hat gemeint, man könnte mich natürlich auch sofort einweisen. Mhm. Doch ich habe mein Leben so weit im Griff, ich gehe arbeiten, alles. Was arbeitest du? Ich bin ganz normaler Kraftfahrer. Kraftfahrer. Und bist du zurzeit in einer Beziehung? Die Beziehung ist zu Ende gegangen vor 2 Monaten. Ah ja. Habe ich beendet, weil ich gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen. Mhm. Auch mit meinem ganzen Gefühlsleben, es ging nicht mehr. Mhm. Es ist eine Frau gewesen, die liebt mich und sie würde alles für mich tun. Und sie hat mir auch sehr viel geholfen. Mhm. Doch ich war einfach nicht bereit dazu mehr. Ich habe mich um mich selber kümmern müssen. Ich habe mich abgeschottet, ich habe nichts mehr getan, nichts mehr gemacht und habe mich nur noch zu Hause eingeschlossen und bin nur zum Nötigsten einkaufen gewesen, meine Wohnung aufgeräumt. Also ich merke, mittlerweile wieder auf. Ich merke, dass es dir sehr schlecht geht, seelisch. Das merke ich schon. Ja. Wie ist denn das für dich, Bernd? In der letzten Zeit ist ja nun sehr viel in der Öffentlichkeit auch über sexuellen Missbrauch gesprochen worden. Wie empfindest du das, wenn das jetzt so ein großes gesellschaftliches Thema auch wird? Also meine ganz ehrliche Meinung dazu ist, dass wenn ich diese Pfarrer und diese ganze Kirche sehe, wie die sich hinter verstecken da hinter ihrem Glauben und wie was die da jetzt im Radio da alles wiederbringen, da es tut uns leid, es tut uns leid, es tut uns leid. Also von mir aus gesehen, diesen Mensch, der dürfte normalerweise nie mehr irgendetwas von einem Glauben erzählen, von Liebe, von Zärtlichkeit, von Zuneigung. Hm. Der sollte sich normalerweise in den Keller verkriechen, die Tür zumachen. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Die Menschen, die er missbraucht hat, diese Menschen, die sind ihr Leben lang bestraft, psychisch. Er hat seine Befriedigung dadurch gekriegt. Ja. Also, der hat ich einen Ständer gehabt. Ich merke, dass du sehr, sehr, sehr aufgebracht bist, was auch verständlich ist, wenn man so etwas erlebt hat und so viele Jahre damit rumgelaufen ist und damit nicht klarkommt. Ja. Bernd, ich möchte zunächst Folgendes machen. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal noch weitersprichst. Okay. Denn ich möchte dich jetzt nicht so ganz einfach hier verabschieden. Dann finde ich es schon sehr gut, auch wenn demnächst eine weitere Therapie stattfindet. Aber meine Psychologin wird dir sicher da noch einige konkrete, fachkundige Ratschläge geben können. Ich finde es mutig, dass du angerufen hast. Das tut dir sicher auch ganz gut, auch hier, auch in der Öffentlichkeit mal über sowas zu reden. Also Respekt, ich finde es gut, dass du angerufen hast und wünsche dir wirklich von Herzen, dass es dir demnächst etwas besser geht und dass dir geholfen wird und dass du diese Sache ein bisschen in den Hintergrund schieben kannst. Danke, Domian. Alles Gute, wir melden uns gleich wieder. Du legst bitte auf. Alles klar, Domian. Tschüss. Danke dir, gell? Tschüss. Tschüss, Bernd. Und ich bin verbunden mit Gabriele, die ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabriele. Blind vor Wut. Ja, ich bin blind vor Wut auf meine Verwandtschaft, die inzwischen verstorben ist. Wer denn? Meine Mutter, meine Großmutter, meine Tante. Und ich jetzt erst erfahren habe, wer mein leiblicher Vater ist. Mein Großvater. Dein Großvater? Mein Großvater hat meine Mutter vergewaltigt. Ja. Und mir hat man das 57 Jahre vorgehalten. 57 Jahre. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen das erfahren. Und wann, wie hast du es denn rausbekommen, Gabriele? Durch eine Tante, was ja jetzt meine Schwester ist. Mhm. Und die ist an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und ich habe immer angedeutet, dass ich über das Jugendamt das rauskriegen muss, weil jeder muss ja wissen, ne? Es gibt ja immer eine Mutter und einen Vater. Was hast du denn geglaubt, wer dein Vater ist, all die vielen Jahrzehnte? Ich habe es geahnt. Und was hat deine Mutter dir gesagt, wer dein Vater ist? Gar nichts. Ich bin verprügelt worden. Von der Mutter? Ja. Und du hast es irgendwie geahnt, dass da in der Richtung was passiert ist? Weil immer wenn was war und ich das meinem Großvater erzählt hatte, ist er hin. Ist er zu meiner Mutter und hat die zurechtgestaucht. Wie hat der Großvater sich denn oder dein Vater sich dir gegenüber verhalten? Liebenswürdig, ich habe alles bekommen. Jetzt nochmal die Frage, du hast es jetzt vor kurzem erst rausbekommen. Ja. Durch das Jugendamt oder wie? Nein, durch meine Tante. Jetzt ist es ja meine Schwester. Achso, und die hat es dir gesagt? Ja, da hat sie gesagt, die ist an Brustkrebs erkrankt. Und hat gesagt, ich sage dir jetzt, wer dein Vater ist. Und da ist für mich eine Welt zusammengefallen. Ich verstehe. Zusammengebrochen, alles. Und du hast eine große Wut auf deine Mutter? Auf meine Mutter. Auf den Vater? Auf meine Großmutter. Und auf meine Tante, weil die jeder wusste, was los war. Und keiner hat mir geholfen und keiner hat mir Bescheid gegeben. Hast du auch eine Wut auf deine Mutter, weil sie nichts gesagt hat? Ja, die ist aber leider 1979 schon verstorben. Und du hast auch einen großen Zorn auf deinen leiblichen Vater, der dein Großvater... Ja, der ist schon vor 40 Jahren verstorben. Hast du Kinder? Ja, ich habe 4 Kinder. 4 Kinder? Ja. Bist du in einer Beziehung? Ja, ich bin seit 37 Jahren Gott sei Dank glücklich verheiratet. Hast du deiner Familie von dieser Sache jetzt erzählt? Ja. Und wie hat dein Mann und deine Kinder darauf reagiert? Mein Mann, der war erschüttert. Er hat mich in den Arm genommen und hat mit mir bitterlich geweint. Aber es ist schön, dass du deinen Mann hast. Gott sei Dank. Und dass er mit dir mitfühlt und dass er bei dir ist. Ja, und ich weiß aber jetzt nicht, wie ich mit meiner Tante alias Schwester und mit meinem Onkel, der auch noch existiert, was ja nun auch mein Bruder ist, ich komme damit nicht klar. Ich verstehe. Das ist natürlich ein unfassbarer Schock für eine 57-jährige Frau, wenn man so etwas hört. Jetzt bin ich gerade in einer Bredouille. Meine Sendung ist gleich vorbei, Gabriele. Ich möchte dich aber nicht alleine lassen. Ja. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns gleich nochmal angerufen. Ja. Das kann noch ein paar Minuten dauern, aber wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke schön. Das machen wir so. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr euch melden. Gute Nacht.